was auf. Man sagte, was du denkst, du tust nicht so was auf. Man sagte, was du denkst, du tust nicht so was auf. Man sagte, was du denkst. Man sagte, was du denkst, ja, tust nicht so was auf. Man sagte, was du denkst, ja, tust nicht so was auf. Man tust nicht so was auf. Tust nicht so was auf. Du weißt doch, wie das ist, wenn ich dich heute küsst. Tust nicht so was auf. Ja, da ist auch. Wenn ich dich heute küsst, dann lebe ich ganz genau die. Man sagte, was du denkst. Du weißt doch, wie das ist, wenn ich dich heute küsst, dann rede ich ganz genau wie an der Frau. Tu nicht so was auf, du weißt ganz genau, wenn ich dich heute küsst, ich rede die harte Frau. Tu nicht so was auf, du weißt ganz genau, wenn ich dich heute küsst, ich rede die harte Frau. Du weißt doch, wie das ist. Du weißt doch, wie das ist, wenn ich dich einmal küsst, dann rede ich ganz genau wie an der Frau. Sag doch, was du denkst. Sag doch, was du denkst, ja, tu nicht so was auf. Sag doch, was du denkst, ja, tu nicht so was auf. Du weißt doch, wie das ist. Du weißt doch, wie das ist. Weißt du, wie das ist, wenn ich dich heute küsst, dann rede ich ganz genau. We'll be right back.